1. In Ägypten sprach der Herr zu Mose und Aaron und gab ihnen folgende Anweisungen. 2. Dieser Monat soll für euch der erste Monat des Jahres sein und somit den Beginn eures Kalenders markieren. 3. Teilt der gesamten Gemeinde Israel mit, dass jeder Haushalt am zehnten Tag dieses Monats ein Lamm auswählen soll. 4. Ist ein Familie jedoch zu klein, ein ganzes Lamm zu verzehren, soll es sich mit dem Nacht gelegen in Nachbarn zu cementun, ein Lamm entsprechen der Anzahl der Personen zu teilen, die es essen können. 5. Es muss ein Fellerfreis, manliches Lamm sein, das ein Jahr alt ist, sollt es entweder von den Schafen oder von den Ziegen auswählen. 6. Sollt es bis zum vierzehnten Tag dieses Monats aufbewahren und am Abend dieses Tag soll die gesamte Gemeinde Israelis schlachten. 7. Anschließend sollen etwas von dem Blut nehmen und essen die bei den Terpfossen sowie den oberen Türmen der Hauser streichen, in denen das Lamm essen werden. 8. Das Fleisch sollen in derselben Nacht gebraten essen, zusammen mit ungesortem Brot und bitteren Krauten. 9. Es darf nicht roh oder in Wasser gekocht gegessen werden, sondern muss über dem Feuer gebraten werden, wobei Kopf, Bein und Innereien im Körper bleiben sollen. 10. Dürft nicht davon bis zum Morgen übrig lassen, was bis dahin noch vorhanden ist, must verbrennen. 11. Sollt es in Eil essen, mit gegürteten Lenden, Sandeln und den Fassen und einem Stab in der Hand, denn dies ist das Passe des Herrn. 12. Denn in dieser Nacht wird ich durch Ägypten sehen und jede Erstgeburt im Land Toten, so will die der Menschen als auch die des Wies, zu dem Wort ich mein Markt über Algotter Ägyptens demonstrieren, spricht der Herr. 13. Das Blut in Urenhausen wird euch als Zeichen dienen, denn wenn ich das Blut sehe, wird ich in euch vorübergehen, so dass euch kein Unheil trifft, wenn ich Ägypten schlage. 14. Dieser Tag soll für euch ein Gedenktag sein, denn von Generation zu Generation als Fest für den Herrn feiern sollt, dies ist ein ewiger Ordnung. 15. Sieben Tage lang sollt ungesortes Brot essen, bereit zum ersten Tag must jeglichen Sauertige us Urenhausen entfernen, denn wer vom ersten bis zum siebten Tag gesorts Brot ist, wird aus Israel ausgeschlossen. 16. Ersten und siebten Tag sollt ein heilig Versammlung abhalten. Und diesen Tagen darf keinele Arbeit verrichtet werden, außer der Zubereitung von Speisen, die jedes Essen benötigt. 17. Sollt die Vorschrift bezüglich des ungesorten Brots befolgen, denn an diesem Tag habe ich ihr Scharen aus Ägypten geführt. Dieshalb sollt diesen Tag von Generation zu Generation als ewigen Ordnung beachten. 18. Im ersten Monat, vom Abend des vierzehnten Tags bis zum Abend des einundzwanzigsten Tags des Monats, sollt ungesortes Brot essen. 19. Sieben Tage lang darf kein Sauerteig in Urenhausen gefunden werden, denn jeder, der gesorts Brot ist, sei ein Fremder oder ein Einheimischer, wird aus der Gemeinde Israel ausgeschlossen. 20. Sollt keinele gesorts Brot essen, überall, wo wohnt, must ungesortes Brot verzehren. 21. Mose rief daraufhin al Altesten Israel zusammen und wise seien, wollt ein Lamm für ihr Familien aus und schlachtet das Passahopfer. 22. Nehmt einen Isopsweg, tauscht ihn in das Blatt im Becken und streicht etwas davonen den oberen Türmen und die bei den Terpfossen, niemand von euch darf sein Haus bis zum Morgen verlassen. 23. Denn der Herr wird durch das Land sehen, die Ägypter zu schlagen, wenn das Blut am oberen Türmen und in den Beiden Terpfossen sieht, wird er in dieser Tür vorübergehen und dem Zerstörer nicht erlauben, ihr Hauser zu betreten, Schaden anzurichten. 24. Dies Anordnung sollt als ewiges Gesetz für euch und ihr Nachkommen befolgen. 25. Sobald in das Land kommt, das der Herr euch versprochen hat, sollt diesen Gottesdienst weiterhin ausüben. 26. Wenn ihr keine euch später fragen, was bedeutet dieser Brauch für euch? 27. Dann sollt antworten, es ist das Passahopfer für den Herrn, der in den Hausen der Israeliten in Ägypten vorüberging, als die Ägypter schlug, unsere Familien aber verschonte. Daraufhin verneten sich die Menschen und warfen sich nieder. 28. Die Israeliten handelten Jen also, why der Herr Ismos und Aaron befohlen hat. 29. Mitternachtotit der Herr al Erstgeborenen in Ägypten, angefangen vom Erstgeborenen des Pharaos, der auf dem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker, soe al Erstgeburten des Wiebestands. 30. In jenen Nacht standen der Pharao, sein Hofbeamten und alle Ägypter auf, und es erhob sich ein lautes Klageschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter lag. 31. Daraufhin ließ der Pharao Mose und Aaron noch in derselben Nacht rufen und sagt, steht auf und verlass mein Volk, so will er als auch die Israeliten. Getten dient dem Herrn, why er es gefordert hat. 32. Nehmt auch ihr Schaf und Rinder im IT, why er es verlangt hat. Zieht fort und bittet auch für mich am Siegen. 33. Die Ägypter drangten das Volk zur Eil, damit sie das Land schnell verließen, denn sie befürchteten, sonst sterben wir all. 34. Die Israeliten nahmen ihren Brotig mit, bever gesort war, und trugen die Backschasseln, in ihr Kleider gewickelt, auf ihren Schultern. 35. Die Israeliten hatten Jemus Moses Anweisen gehandelt und von den Ägypten Silben und Golden Gegenstand soe Kleider erbeten. 36. Der Herr hat den Israeliten ganz bei den Ägypten verschafft, so dass dies ihren Bitten nach kamen, auf dies Weise plunderten sie die Ägypter. 37. Die Israeliten zogen von Ramses nach Sukkot, etwa 600.000 Männer zu Fuß, kinder nicht mit gerechnet. 38. Ein groß gemischt Mensch zog ebenfalls mit ihnen, zusammen mit zahlreichen Schafen und Rinden, einem gewaltigen Wiebestand. 39. Sie buchen aus dem Tig, den sie aus Ägypten mitgenommen hatten, angesort Fleiden, die er nicht gesort war. Sie waren namlich gewaltsam aus Ägypten vertrieben worden und hatten kein Sieg gehabt, sich aufzuhalten oder reisprovien zu zubereiten. 40. Die Israeliten hatten 430 Jahre in Ägypten verbracht. 41. Nach genau 430 Jahren, an diesem bestimmten Tag, zogen Elscharen des Herrn aus Ägypten aus 42. Dies war ein Nacht der Wachsamkeit für den Herrn, weil sie aus Ägypten herausgeführt hat. Dies Nacht soll von allen Israeliten von Generation zu Generation gefeiert werden. 43. Der Herr sprach zu Mose und Aaron, dies ist die Vorschrift für das Passer, kein Fremder darf davon essen. 44. Jeder Sklave, der für Geld gekauft wird, darf jedoch davon essen, nach dem beschnitten worden ist. 45. Ein Basas oder ein Tagelohner darf es nicht essen. 46. Es soll in einem einzigen Haus gegessen werden, kein Fleisch darf aus dem Haus getragen werden, und es sollt keinen seiner Nocken brechen. 47. Die gesamte Gemeinde Israel soll dies Anordnung befolgen. 48. Wenn sich ein Fremder bei euch aufhält und das Passer des Herrn feiern mögte, müssen alle männlichen Personen in seinem Haushalt beschnitten werden. Danach darf es feiern und wird wie ein Einheimischer behandelt. Ein Unbeschnittener darf es jedoch unter keinen Umständen essen. 49. Einen dasselbe Gesetz soll sowohl für den Einheimischen als auch für den Fremden gelten, der unter euch wohnt. 50. Al Israeliten handelten genauso, why der Herr Ismos und Aaron befohlen hat. 51. An diesem bestimmten Tag 40 der Herr die Israeliten in ihren Abteilungen aus Ägypten heraus.